Ein wichtiger Satellit, Bindeglied zwischen dem Wasser, der Unsterblichkeit auf der einen und unserem Heimatplaneten Barnard, der für Fremde verboten ist, auf der anderen Seite, ist irrtümlich in einem Sumpf auf dem minderwertigen Planeten Vega havariert. Die unwürdigen Einheimischen werden hoffentlich umsichtig und behutsam mit ihm umgehen, falls sie ihn zufällig finden sollten. Sonst können wir Barnas für nichts garantieren. Für gar nichts. Mathilde! Doris, es ist Zeit! Hä? Wozu? Für was denn? Na, für unser nächtliches Nachtkonzert. Ja, da hast du recht. Oh, Entschuldigung. Grässlich, ihr wart auch schon mal besser. Heini, mach's besser. Jawohl, ja. Weißt du, Heini, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt zwei Sachen. Erstmal mache ich die Ohren aus, zweitens mal schalte ich das Radio an. Schlimmer kann's nicht kommen. Wie grässlich. Diese jungen Leute von heute, nicht wahr? Ja, sicher. Tja, wir waren alle schon mal besser, nicht wahr? Jawohl, ja. Aber was man durch Musik nicht erreichen kann, das vielleicht durch einen Genuss. Durch den Genuss des Essens. Los, an den Buttermilch. Das war der Friedrich für meine Buttermilch. Hoch die Tasse, die Teller. Erst da hochklicken, die wir damit. Oh ja. Dann hier kommt der erste Teller. Oh. Da der zweite. Hey. Da der dritte. Ja, Feng. Wie viel brauchen wir denn? Ich nicht. Die müssen ausprobieren, wie er fangen soll. Vielleicht fängt aber einer. Oh, okay, ich. Fangen! Zeitlupe. Tja, wenn man nicht alles selber macht. Oh, Mann. Es weh mit den Händen. Jawohl, ja. Ich habe euch auch etwas besonders Schönes gemacht. Fische aus unserem eigenen Teich. Oh, wie schön. Schön. Ja, Karpfen. Katzen. Ja, schön. Ja, holen Sie mal. Ja, sofort. Jawohl, ja. Hier sind sie. Hier noch ein paar Teller. Gabel. Messer. Schere. Jawohl, ja. Oh, schön. Talensky. Also, alle zusammen. Guten Appetit. Ich reiche den Teller rüber. Danke, ich nehme sofort. Heini! Hicks, Igitt! Otto Kahn, bist du wohl? Wo ist die Toilette? Geht! Soll das Fisch sein? Karpfen! Kein Fisch, sondern Karpfen! Ja, das schmeckt man! So schön kann es doch nicht sein, Kinderchen. Ja, okay, dann ess doch mal was. Was, ich? Ja. Ja, wollt ihr, dass ich mich vergifte? Wie? Ich ess doch nicht selbstgebackenes. Ich doch nicht. Gebacken? Fisch? Ich denke vielleicht, etwas, was aus meiner Küche kommt, stecke ich in meinen Mund. Küche? Bin doch nicht blöd. Küche? Oh, da bin ich wieder. Oh, gleich wieder zurück. Oh. Sag mal, Heini, ich freue mich ja, dass du dich so beherrschen kannst. Hicks. Hä? Hicks. Hicks. Jetzt reicht's aber. Weg ist er. Ihr könnt euch ja davon überzeugen, dass die Fische ganz normal sind. Nee, in der Küche sind keine mehr. Wir gehen einfach mal zum Teich. Jawohl, ja. Hicks. Da bin ich wieder. Also wirklich, Mathilde, ohne zu schmeicheln, dein Essen war zum Kotzen. Also Mathilde, so nicht. Das haben wir doch schon vor 2 Jahren hinter uns. Also wirklich, Ottokar, so nicht. So nicht. Sie hat auch immer das letzte Wort. Es nieselt. Es nieselt. Also kann man das natürlich auch bezeichnen. Wo ist eigentlich der Teich? Na, da hast du doch die Fische her. Ja, du weißt doch, wie es mit meinem Gedächtnis steht. Stimmt. Es wird ja schon dunkel. Ganz dunkel. Dann gehen wir weiter. Ei, guck mal da. Eine große Regenwolke. Ihh, da wird ja ganz nass. Ach nee. Also der Teppich, Mathilde, du stehst davor. Oh. Ich stehe mitten im Regen. Da seht ihr. Der Teich ist absolut sauber. Und da schwimmen einige Karpfen. Na, da bin ich mir aber nicht so sicher. Wie willst du das überhaupt überprüfen, hä? Hast du ein Reagenzglas dabei? Und deine chemische Ausrüstung oder wie? Nee. Tja, irgendwie müssen wir es doch aber nachprüfen. Wie munter die Karpfen da rumtäumen. Und der da. Wer? Na, der da. Mulde auch toll. Wollte auch munter rum. Hey, da unten hat jemand eine Geldmünze reingeworfen. Da schimmert so silbrig. Oh, eine Geldmünze ist gut. Was aber für ein... Irgendwie kommt mir der Wasserspiegel auch verhältnismäßig hoch vor. Dann ist da wirklich eine Geldmünze drin. Oder auch mehrere, nicht wahr, Heini? Hurra, ein Schatz. Mal überlegen. Ich hab's. Hey, ich hab's! Ja? Ja, vielleicht ist da ja was reingefallen. Oh! Nicht möglich! Tja, gut was. Ich bin das Produkt vieler Bücher, die ich gelesen habe. Ja, und mein Intelligenzkonzent, von dem aber gar nicht erst sprechen. Ja? Jawohl. So ist das. Dick, du mich so aber ich wollen? Habe auch eine Idee. Ruhe, jetzt muss ich wieder die Ideen. Ich gehe und hole meine Angel. Jawohl. Das ist eine gute Idee, aber guck mal, wie viele Karpfen es da gibt. Warum soll er ausgerechnet der Silberne anbeißen? Vielleicht ist es ja gar kein silberner Karpfen, du Schnepfe. Und sowas entgegen... Sisse! Also Heini steckt wirklich an mit seinem komischen Gespräch. Sowas in der Gegenwart einer Frau. Jawohl. Und denk, ihr diskriminiert zunehmend die Männer. Hallo! Hallo Heini, wir haben gerade über Rassendiskriminierung gesprochen. Hast du die Angel dabei? Ja, jetzt suche ich die da erstmal rein. Ja, wo ist ein Wurm? Mathilde! Wir brauchen doch keinen Wurm, das wird doch wohl kein Karpfen sein. Ha, guck mal, wie gut ich den Haken balancieren kann. Ein verzauberter Prinz, ein Silberkarpfen. Psst. Ja, was ist das denn? Ja, alles dran. Du, jetzt musst du nur noch etwas kurbeln. Hey, mach doch mal ein bisschen schneller, so schwer kann das doch gar nicht sein. Oh, guck mal, wie die Angel sich biegt. Oh. Die Angel ist kaputt. Das muss ja wohl etwas schwer sein, ne? Ich hole einen anderen, eine neue Angel und mache den Faden etwas dicker. Vielleicht nehme ich auch Draht. Also, bis gleich. Wieso Faden? Mann, das lag so bei der Faden, das lag so an der Dicke der Angel, jawohl, ja. Na okay, da komme ich wieder zurück. Ja, was machen wir denn da? Tauchen. Oh ja, was sind das Gewässer? Ich? Nicht. Also würde dann der Teich überschwemmen. Ich hole die Taucherausrüstung. Tschüss. Da bleiben wohl nur noch wir beide, Heini. Nee, ich bin erkältet. Ah, Los, sind wir doch einfach raus. Also, in einer von meinen beiden Händen ist ein Blatt. Nicht möglich. Und wer das Blatt hat, muss tauchen. Also, Heini, bitte. Ich hab das Blatt. Ja, jetzt muss nur noch ich nachgucken, nicht wahr, Mathilde? Oh Mann, du bist so doof. Ja, aber der könnte doch auch im Blatt... Könnte nicht... Dann guck doch einfach nach. Da ist ja gar keins drin. Super. Na, wie schön. Das freut mich aber ehrlich, dass ich nicht in dieses kühle Nass reinsteigen muss. Da kommt Doris. Hoffentlich ist das ein schön warmer Taucheranzug. Ja, hier ist der Taucheranzug. Ein Schnörkel und Schwimmflossen. Schadenfreude ist die beste Freude. So was. Dann hol ich mal schnell eine Badehose. Mal gucken, wie kalt das Wasser ist. Ich meine, einen Finger reinhalten. Geht doch ordentlich. Naja. Heini, beeil dich! Ja. Also, was könnte das wohl sein, nicht wahr? Irgendwas muss ja reingefallen sein, aber was? Überleg doch auch mal ein bisschen mit, Kinder. Ein Gegenstand. Ui. Tja, vielleicht ist es ja auch ein Meteorit. Ich glaube nicht. Der wäre wohl größer. Außerdem wäre er bestimmt nicht silbern. Wie kommst du dabei? Hallo, hallo. Heini. Ja, hallo. Ja, schönes Wetter. Was machst du hier? Mein Gedächtnis. Guten Morgen. Ach nee, guten Abend. Ich muss jetzt ins Wasser. Warum das? Da würde ich ja nicht freiwillig rein. Kinder, ich hab mein Gedächtnis wieder. Also beeil dich, Heini. Auf die Plätze. Na nun, spring doch. Also nochmal. Plutsch! Ach, der Meereszeichentaucher. Nur um zu tauchen, das Plutsch. Na wirklich. Man muss der tief tauchen. Der soll sich mal beeilen. Das dauert ja wirklich ewig. Ah, jetzt ist er unten. Ist ja interessant. Solange man nicht selbst unten ist, wie gemacht. Heini, komm! Du denkst doch nicht im Ernst, dass er das hört da unten. Na sicher, warum nicht? Ich werde mal ins Wasser reinschreien. Ah, jetzt bist du ganz nass. Na und? Ich meine, jetzt ist das Wasser ganz rot von deinem ekligen Lippenstift. Hallo, Heini. Ja. Hallo, Heini. Ja. Ich hab's endlich rausgefunden, was es ist. Oh, mach's nicht so spannend. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Schloss. Lass uns ins Schloss gehen. Aber nun sag schon! Los, sag endlich! Warte, ich hab die Tür nicht zugemacht, als wir ins Schloss kamen. Nachher regnet's noch rein. Da bin ich. Ach ja, was wollte ich sagen? Nun sag schon! Halt, ich muss mich noch schminken! Ah! Ja! Du musst die Weiß im Gesicht, der ganze Puder! Ja. Muss jetzt noch irgendjemand was machen? Ja. Was? Erzählen. Ich bin ja so aufgeregt. Nun sag schon. Los, ihr beide zusammen, Durst. Vielleicht können wir ihn etwas. Eins, zwei, drei. Nun sag schon. Nun sag schon. Ich sag ja. Also. Oh, wie spannend die Einleitung. Ich war da unten. Wo? Und ich sah etwas. Oh, was denn? Sag! Es war... Ruhe. Es war... Ruhe. Es war... Ruhe. Es war... Entschuldigung. Es Führ dich hier nicht auf. Ach, Gott, was wollte ich sagen? Also, ja? Es war ein großer silberner Konntest du nicht etwas genauer erkennen, was für ein Gegenstand das war? Tut mir leid, habe ich noch nicht gesehen. Tja, dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir ihn raufkriegen, nicht wahr? Wir können ja einen Kran mieten. Nö, zu teuer. Das ist okay, ihr habt mich überredet. Ich mach's. Ich glaube, ich bin die Stärkste von euch. Und was das auf dem Boden des Teiches liegt, das werde ich mit links hochkriegen. Soll ich? Naja. Da bin ich mir wirklich nicht so sicher, dass du das alleine schaffst. Ich mach's aber. Tja, dann such ich mal eine Badehose. Doch kalt ist das Wasser? Ja, dann erkältest du dich eben, Mathilde. Aber ich kann dir sagen, das Wasser ist nicht kalt. Ihr habt ja alle gut reden. Und was ist mit dir, Doris? Ich hab schlecht reden. Doris, drücke mir die Daumen. Wenn ich das so rückkomme aus dem kühlen Nass, dann will ich ein paar Dosen Buttermilch da oben sehen, klar? Also Doris, dafür bist du zuständig. Ich mag eigentlich nicht gern irgendwelche Aufgaben. Wie wär's denn, wenn Ottokar das macht? Tja, ich meine, wie gesagt, ja, ich brauche schon ein bisschen Kraft, um das Riesending da hoch zu heben. Naja, dann sprint mal runter. Okay. Ihr müsst denn für mich zählen. 3, 2, 1, ja? Ihr müsst nämlich die Luft anhalten. 3, 2, 1, Platsch! Ja, links unten. Oh Mensch, wie das Wasser wabbelt! Ich hole da jetzt mal ein paar Sachen Buttermilch. Ja, ihr passt lange auf. Ja. No. Da bin ich wieder. Hallo, ja, was ist denn los? Warte, ich zieh's an die Oberfläche. Da bin ich. Hier ist da. Buttermilch? Was ist das? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Vielleicht ist es auch nur ein Film. Sieht irgendwie nicht danach aus. Nein, hätte ich ja sein können. Wohl nicht. Ich zieh's mal ganz raus. Da kommen nämlich noch 3 Meter. Ruck! Guck mal, die vielen Antennen. Tja. Hi, die Stereoanlage. Das könnte gut sein. Ich hole mal gleich diese Kassette. Tja, Mathilda, ihr doch keine Ahnung. Und du auch nicht, Doris. Na, HiFi-Anlage ist das doch bestimmt nicht. So, was ist es dann? Ein Funkturm. Zu klein. Dann vielleicht ein Satellit? Kann sein. Ja, ein Satellit würde hinkommen. Aber was macht man mit so einem Ding? Wozu sind eigentlich Satelliten da, Doris? Satelliten benutzt man, um sie in die Atmosphäre zu schicken, damit man von einem Ort zu einem anderen besser funken kann. Funken? Ich habe mal gehört, dass das auch was mit dem Fernsehen zu tun hat. Und mit dem Rundfunk. Und manchmal sogar mit Telefon. Toll. Da können wir abhören. Da bin ich wieder. Tja, lasst uns mit dem Ding mal aufs Fest gehen. Los, kommt, Leute. Ja, sicher. Was? Wer kann denn schlafen, wenn man den Raum mit einer Mathilda teilen muss? Ich steig aus und geh mal zu Heini und Doris, mal sehen, was die noch machen. Hallo. Hallo. Hallo. Doris, Heini, habt ihr euch gerade zu Bett gelegt oder wie? Ich meine, schlaft ihr schon? Ja, tief und fest. Wer wach ist, kommt raus zu mir. Ich hätte etwas zu besprechen. Wo, wie, was? Komm. Ja, sag mal, wir müssen doch irgendwas mit diesen Satelliten anfangen. Findest du nicht auch, Doris? Jawohl. Aber was? Wir gehen erstmal hin und gucken uns den an. Okay, also lass uns rausgehen. Ist alles klar? Ich meine, hast du auch einen Schraubenzieher dabei? Ja. Na, das freut mich. Da hinten steht der Satellit. Damit muss man doch einfach was anfangen können. Wann denn schon diese Töne? Vielleicht können wir Fernsehkanäle anzapfen und selbst senden. Kommen Sie alle auf Schloss North Castlestone Hall. Eintritt nur 2,50 Mark. Überlegst du noch lange? Ja, ich überlege, wenn man diesen Knopf drückt. Und den müsste man doch eigentlich etwas zu hören bekommen. Na, ich würde eher sagen, den und den. Nein. Denn wir wollen ja schließlich in Stereo hören. Nein, das ist auch falsch. Da musst du aber noch diesen hier nehmen, damit er die Wellen sendet. So, jetzt müsste es eigentlich losgehen. Ich höre nichts. Ah, diesen großen Schalter. On und off. Hier sollten wir vielleicht auf on stellen. Hast du's? Ja. Das ist ja einfach grässlich. Ihr weckt ja Tote auf. Oder ist Vatertote. Könnte man nicht so ein bisschen Sender wählen? Nee, wohl nicht, wa? Weiß nicht. Hier nicht. Tja, so ein Satellit. In 100 Jahren hat bestimmt jeder Haushalt einen. Naja. Das kann gut hinkommen. Was will man in 100 Jahren noch mit einem einfachen Satellit? Das kann gut hinkommen. Morgen bauen wir das Ding zu einem Raumschiff um. Das kann gut hinkommen. Hörst du mir überhaupt zu? Das kann gut hinkommen. Der Meinung bin ich auch. Oh, oh, oh. Das kann gut hinkommen. Was ist denn das hier für ein Lärm? Hä? Hä? Ihr weckt ja tot auf. Das kann gut hinkommen. Hübsch nicht? Finde ich auch. Sag mal, findet ihr doch, dass diese Knöpfe da, die Knöpfe von dem Satelliten, meine ich, dass sie so hübsch weiß glänzen? Ja, fast wie diese Beschläge von dem Thron, der in unserem Thronsaal steht. Findest du mich auch? Ja. Doris, was meinst du? Du kennst dich doch mit solchen Sachen aus, ne? Das könnte gut Elfenbein sein, Konjen. Ich würde fast auf Platin schießen. Dann wäre er ja mehr wert, als wir denken könnten. Oh, ich kann schon eine ganze Menge denken. Also noch mehr. Naja. Was soll das denn wieder heißen? Aber irgendwie finde ich, dass da diese Zahlen rückwärts laufen, das finde ich komisch. Was denn? Da laufen wirklich Zahlen rückwärts. Ach, die da gerade bei 235 sind? Ja. Was steht da drüber? Count Doven. Was ist da denn? Soll ich mal im Lexikon nachlucken? Ach, beauftrage doch Heini mal im Lexikon nachzugucken. Der ist ja gerade auf dem Weg. Heini! Ja! Heini, komm mal her! Ja. Geh mal wieder ins Schloss und guck da ins Lexikon, was da unter Count Doven steht. Komm her, geh weg, komm her, geh weg! Sag mal, Doris, wo ist denn die Zahl jetzt angelangt? Bei, 200, nee, Moment, jetzt schon 189. Oha, oha, oha. Heini! Heini! Ja? Komm mal. Ich wollte dir nur sagen, beeile dich. Ach so, ja. Komm hier, geh weg, komm hier, geh weg, komm hier, geh weg. Sag mal, guck mal, das Satellit bewegt sich. Ach was? Doch, da an den Seiten kommen so komische Leitern raus. Übrigens, ich habe da dran gerochen, das sind wirklich Platinknöpfe. Der ist mindestens, wie heißt jetzt die Zahl mit den 10 Nullen? Wie heißt das denn noch gleich? Na, auf jeden Fall, so viel ist das wert. Das ist das Ding, das schiebt sich schräg nach rechts. Countdown heißt Schlusszählung. Meistens beim Raumfahren, Rarismus, so ähnlich jedenfalls habe ich das gelesen, ist das da erforderlich, bevor die Rakete den Start antritt. Und bei 0, dann fliegt sie eben davon. Jetzt ist sie aber erst bei 50, nicht bei 0. Oha, was machen wir denn jetzt? Ich setz mich einfach drauf, dann kann das Ding uns nicht wegfliegen. Ja, warte. Hanni, Totoka, mach dir mal eine Spitze. Oh Gott, freiwillige Vor. Jetzt ist es 20. Na los. Au, ich bin so ein dieser Blitz. Da setz ich mich nicht drauf. Nein, das ist ein Blitz, ich bin nicht verlaufen. Das doch nicht. Nein, 2, 1. Ah, so geht das denn? Thank you. mal, Doris, warum zielst du eigentlich noch? Warum du noch zielst? Der Satellit ist doch weggeflogen. Ich sagte, der Satellit sei weggeflogen. Das kann gut hinkommen. Das kann nicht nur gut hinkommen. Das ist sogar so. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, bei -26, ne? Nein, bei -25. Aha, -27, minus, minus, ja. Ich würde sagen, wir gehen ins Schloss und beraten uns. Es ist ganz schön kalt hier. Ich würde sagen, wir gehen ins Schloss und beraten uns. Aber warte, ich dachte dafür, dass wir jetzt langsam ins Schloss gehen. Da können wir uns übrigens auch beraten. Gute Idee, aber erstmal gehen wir ins Schloss und beraten uns. Ja, gehen wir los. Ich habe übrigens eine Überraschung für euch. Ja, ja. Als wir den Fisch gegessen haben, woran ihr euch jetzt sicherlich noch erinnern könnt. Ja, ja, ja, ja, ja. Doris, was ist denn mit dir? Hast du Kopfschmerzen? Nein. Ja, also wir haben ihn diese Satelliten ja inzwischen rausgenommen. Der war ja dafür verantwortlich, dass der Fisch so schlecht geschmeckt hat, stimmt's? Ja. Aber nun haben wir den Satelliten ja weggenommen und deshalb muss der Fisch ja wieder gut schmecken. Und da habe ich auch gleich etwas rumgefischt. Mmh. Ja, es gibt Fischleute, ganz viel. Setzt euch schon mal hin. Ich bin etwas skeptisch. Und ich bin so geschockt, dass ich gleich erstmal was essen muss. Wovor bist du denn geschockt? Ich habe nur schließlich zählen müssen, und da hatte ich meine Nase so direkt an dem Ding, weil ich so schlecht gucken kann. Und dann ist er losgeflogen. Hier kommt der Fisch. Wie viel möchtest du, Ottokar? Noch nicht, noch nicht. Du, Heini? Noch nicht, noch nicht. Und du, Doris? Ein. Bitte. Danke. Schmatz nicht so. Ich nehme selbstverständlich 10. Noch ein Fisch. Kann ich bitte auch noch einen Fisch? Bitte. Danke. Nun ja, wenn ich es mir so recht überlege, vielleicht gibst du mir auch ein, Mathilde. Ja, ich schließe mich gerne die Worte von Ottokar an. Ja, hier, bitte. Hier habt ihr beide noch einen Fisch. Kann ich bitte auch noch einen Fisch? Oh, Doris, du hast ja richtigen Appetit. Bitte. Danke. Das ist ja schon dein dritter. Wo ist das Messer? Wo ist die Gabel? In der Küche natürlich. Ach nee, das ist die Säge. Also nur den Teller angesägt, du Idiot. Holt euch mal euer Besteck. Kann ich bitte noch einen Fisch? Der vierte Mensch, ich komme ja gar nicht zum Essen hier. Bitte, Doris. Danke. Ja, hier ist das Besteck. Bitte, Heini, ich hab dir noch was mitgebracht. Kann ich bitte noch einen Fisch? Ja, bitte, Doris. Danke. Ja, oh, ich finde, der Fisch schmeckt ganz schön schlecht. Was? Und das sagst du erst jetzt? Wieso? Ja, ich hab ja schon so viel davon gegessen. Hast du es denn selbst nicht gemerkt? Nö. Kann ich bitte noch einen Fisch? Er schmeckt schlecht, habe ich gesagt, Doris. Und ich hab Hunger. Kann ich bitte noch einen Fisch? Er geht mir langsam auf den Nerv. Bitte. Danke. Mir wird übel. Möchtest du meinen angefangenen Fisch auch? Moment. Doris, Fisch manchmal ist ja ganz gut, aber zu viel. Du siehst ja selbst schon fast aus wie ein Fisch. Oh, kein Fisch mehr da. Sag mal, ist dir nicht etwas übel, Doris? Nö, wer geht zum Teich und angelt noch mehr Fisch? Also ich nicht. Oder ich könnte ja mal wieder nachgucken, ob da noch ein zweiter Satellit ist. So schlecht wie das schmeckt, muss da einfach noch einer sein. Ach was. Ja, es ist aber doch mitten in der Nacht. Ich geh mit, ihr könnt hier den Haushalt bauen. Los, komm. Haushalt bauen? Ja, okay, lass uns gehen, Heini. Haushalt bauen. Ja, ja. Dass du ihn erkannt hast. Ich habe ihn nämlich nicht erkannt. Fast wäre ich reingefallen. Hä? Das kann mir nicht passieren. Ich bin's nämlich schon. Vielleicht fällst du ja doch mal rein. Nö, das kommt nicht hin. Hast du eine Taschenlampe dabei? Nö. Aber wie soll man denn dann erkennen, ob da noch ein Satellit drin ist? So dunkel. Da ist doch kein Satellit mehr drin. Wir müssen jetzt nur Fisch fangen. Hast du die Angel dabei? Ja, die habe ich nicht drin gesagt. Jeep her. Nee, ich angel. Du kannst es nicht. Jawohl, der sitzt. Jetzt dürfen wir warten. Hast du irgendwo einen Platz gefunden, wo man sich hinsetzen kann? Es gibt nur einen und da sitzt bereits ich. So etwas. Naja, ich brauche ja nicht viel Platz. Setz dich nie hier hin. Hier war's nass. Sag mal, deine Schnur ist ja ganz straff. Oh, dann scheine ich ja wohl was dran zu haben. Wollen wir mal ziehen. Geht nicht weiter. Ja, ich helfe dir. Was soll das? Da liegt was. Aha. An deiner Angelschnur. Oh. Hängt was. Dann lass uns das mal herholen. Bitte. Hier im Dunkeln sieht man's nicht. Lass uns erstmal zum Schloss gehen. Und wenn es ein Fisch ist? Nein, so fühlt sich nicht an. Ganz hart. Fast wie der Satellit, nur natürlich nicht so groß. Schade. Lass uns gehen. Gut. Aber nicht stolpern. Nein, oh. Hallo. Fisch! Nee, wieder so ein Satellit, nur viel kleiner. Oh, zeig mal her. Nicht mal mit Platin dran. Das scheint kein Fisch zu sein. Das scheint kein Satellit zu sein. Was ist es denn dann? Heini, du bist doch technisch so begabt. Sag uns, was das ist. Das könnte vielleicht ein kleiner Bildschirm sein. Hier, da, das da. Da, siehst du das da? Da steht wieder off und on drauf. Ja, gleich mal bedienen. So. Ja, Tatsache, jetzt flimmert der Bildschirm rum. Was haben wir denn da? Weiß jemand, was das ist? Ja, da liegen noch meine restlichen Fische. Ich werde sie so gleich verzehren. Fisch! Ich gebe dir aber natürlich keinen ab, liebe Schwester. Oh, danke. Dann gehe ich ihm in die Speisekammer und esse keinen Fisch. Sondern irgendwas anderes, irgendetwas werden sie machen. Ah, nimm einen Fisch, nachher gehst du noch an meine Muttermilch. Muttermilch, hey! Weiß ich ja gar nicht. Nimm einen Fisch. Oh ja, hehe, tschüss, viel Spaß bei der Buttermilch. Ja, fein, sie hat durch den Fisch ganz vergessen, dass sie Buttermilch genauso gern mag wie ich. Wo ist sie? Esse ich den Fisch. Na, was ist denn jetzt, Heini? Ja, also jetzt könnten wir hier vielleicht Sender wingeln. Nö, im Gegenteil. Guck mal da, das ist ja die ganze Erde mit ihren Kontinenten. Tatsache. Und da ist so ein roter Punkt. Tatsache, was? Ja, der surrt da so rum. In Richtung Australien. Nicht möglich. Ob das unser Satellit ist? Kann sein. Kann sogar sehr gut sein. Das ist schon möglich. Doris, wir haben ihn gefunden. Hä? Ich sag dir, wir haben unseren Satelliten gefunden, den mit den Platinköpfen. Hä? Doris! Hä? Du solltest dich etwas aufs Ohr legen. Hä? Ja. Ja. Hä, wo ist denn Welt? Ach nee, da. Ach, was oben. Hä, tschüss. Na, sag mal. Da! Er geht über Australien weg. Zu diesem Neuseeland. Nicht möglich! Ich werde heute noch anrufen bei einer Reederei und uns ein Schiff mieten. Und dann fahren wir nach Wartet mal wohin. Lass dich unsere Sachen packen. Ja, los, lass uns unsere Sachen packen. Lass uns unsere... Mir übel, meine Güte. Ich lege mich ein bisschen hin. Dieser Motor ist aber auch laut. Findest du? Jawohl, ja. Glaube ich nicht. Wo sind denn Heino und Autokauch? Ja, auf der Brücke. Ja, legen wir uns etwas schlafen. Komm. Lustig, eine Seefahrt, die ist... Ist mir schlecht. Oh Mann. Lass uns hinlegen. Na, ich muss ja steuern. Wann sind wir denn endlich in Neuseeland? Weiß nicht. Wo sind Australien haben wir jedenfalls schon hinter uns. Ja, auf jeden Fall. Wo sind eigentlich Mathilde und Doris? Ich glaube, liegen in ihren Kabinen. Geh doch mal hin, nachgucken. Mir ist sowieso schlecht. Ich muss mich hier... Herein! Ja! Na, was ist denn hier los? Sollen wir es ihm sagen, Doris? Eine Seefahrt, die ist du. Aha, na ja, dann legt euch mal ein bisschen aufs Ohr. Was gibt's denn? Hä? Warum bist du gekommen? Ich wollte gucken, wie es euch geht. Das siehst du ja nun jetzt, ne? Jo. Sind wir schon dabei, es geht gleich zum Essen, gibt's gleich. Was? Ha? Was gibt's denn zu essen? Na, das könnt ihr euch aussuchen. Schließlich haben wir einen vollgefüllten Kühlschrank. Ich sehe von dir, es muss mich ein Gesehen von dir schön. Wann gibst du Essen? Naja, gleich. Bis dann. Buttermilch. Wir können doch gleich mitkommen. Komm doch. Es. Was für ein Ding du bist. Nun komm. Ja, ich bin gespannt. Ich sehe von dir, Tischmanieren habt ihr. Sag mal, wie fährt der, beziehungsweise wie schwimmt Autokar denn? Ein Auto! Ich hatte die Cliffs nicht gesehen. Ich meine diese Schellen da, diese... Wir sind nämlich jetzt angelangt in Neuseeland. Dann stellen wir mal den Motor aus, ne? Ja, verbraucht ihr nur Benzin, das Ding. Ich bin doch gerade fertig mit dem Fisch. Ja, ja, ja. Ja, und hier? Ich bin vollkommen fertig. Fix und fertig. Ja, wir wollen doch jetzt nach Neuseeland gehen. Ja. Na, auf die Insel. Ja. Lass uns runtergehen. Oh, auch gut. Lasst uns gehen. Ja. Gehen. Ja, gehen wir.